im Gebirge Myohyang, einem Reisezentrum für Bergsteigen in der DVRK, wurde jüngst ein neuer Wanderweg zum Bergsteigen angelegt, was Neugier der Touristen erregt. Die Route ist vom Wasserfall Isonam, der sich auf dem Weg zum Gipfelbüro, dem höchsten Gipfel des Gebirges Myohyang, befindet, bis zum 12-Stufen-Wasserfall. Auf dem Wanderweg gibt es schöne Brücken und Rastplatz für hunderte Menschen und weitere, die in guter Harmonie mit der Landschaft in der Umgebung stehen.